That was 8 weeks in May by the Orange Street Boys. Keep that dial locked to 66.6 Hellfire with yours truly, Radio Raheem. Next up, a song like no other. Listen to this. Werte Zuhörerinnen und Zuhörer, die Frage, was denn Antisemitismus sei und wie man diesen erkennen könne, wird mit recht unterschiedlichen Beweggründen gestellt. Es mag wenige geben, die sie aus echtem Interesse formulieren. In der Regel jedoch fungiert diese Frage als rhetorische, um sich selbst und sein Milieu von dem angeblich so vagen Verdacht des Antisemitismus befreien zu können. Denn in vielen dieser Milieus ist das Stigma, man betreibe antisemitische Hetze, immer noch mit der Befürchtung verbunden, berufliche oder lebensweltliche Nachteile zu erleiden. Gleichzeitig wollen sich diese Milieus unablässig Gehör verschaffen, zumindest wenn es um den Staat der Juden, also um den Juden unter den Staaten geht. Seit langer Zeit tobt in diesem Zusammenhang der Streit um eine adäquate Definition antisemitischer Handlungen und der sie vorbereitenden Propaganda. Derzeit wird in der Hauptsache um die Definition der International Holocaust Remembrance Alliance, kurz IHRA, und die Definition der sogenannten Jerusalemer Erklärung gegen Antisemitismus, kurz JDA, gestritten. Die Hintergründe dieser Auseinandersetzung wollen wir in dieser und der folgenden Sendung beleuchten. Nicht zuletzt die Abkehr von der IHRA-Definition durch den neuen sozialdemokratischen Superhelden Mamdani in New York oder auch der Beschluss der Generalversammlung der Europäischen Partei Volt, sich nunmehr der JDA-Definition anzuschließen, macht die Aktualität dieser Auseinandersetzung deutlich. Der Historiker Sebastian Vogt hat sich in einem Beitrag, auf dem die Sendungen beruhen, mit den beiden Definitionen beschäftigt. Sad to think it's sad to think I guess neither one of us wants to be the first to say wants to be the first to say goodbye. It's sad to think sad to think. Neither one of us wants to be the first to say. Wants to be the first to say goodbye. Beinahe auf den Tag genau, 3 Monate nach dem Massaker der Hamas am 7. Oktober 2023, verkündete der damalige christdemokratische Berliner Senator für Kultur und gesellschaftlichen Zusammenhalt Joe Cialo, dass sein Ressort eine verpflichtende Klausel für die Einwerbung von Fördergeldern einführt. Alle Kunst- und Kulturschaffenden, die sich um Landesmittel bewerben, müssten sie unterzeichnen. In der Pressemitteilung vom 4. Januar 2024 heißt es dazu, Zitat, Zuwendungsbescheide werden fortan nur noch mit der neu entwickelten Antidiskriminierungsklausel verschickt. Zugleich werden die Förderrichtlinien durch einen entsprechenden Passus und eine Selbsterklärung ergänzt. Zitat Ende. Diese Einführung verfolge das Ziel, die, wie es hieß, Prävention von Diskriminierung und Antisemitismus zu stärken. EmpfängerInnen von staatlichen Zuwendungen hätten zu gewährleisten, dass die gewährten Fördergelder keinen Vereinigungen zugutekommen, die als terroristisch und/oder extremistisch eingestuft werden. Ferner müssten sie sich zu einer vielfältigen Gesellschaft bekennen und gegen jede Form von Antisemitismus wenden, und zwar gemäß der Antisemitismus-Definition der International Holocaust Remembrance Alliance, IHRA, und ihre Erweiterung durch die Bundesregierung. Das Vorhaben stieß sogleich auf vehemente Kritik. In einem offenen Brief warfen Berliner Kulturschaffende dem Senator vor, die Kunstfreiheit einzuschränken und Gesinnungsschnüffelei zu betreiben. Die Klausel sei undemokratisch und untergrabe das grundgesetzlich verbriefte Recht auf Meinungsfreiheit. Sie sei ein Mittel, um unliebsame pro-palästinensische Stimmen mundtot zu machen. Damit trage der Berliner Senat zur Vertiefung gesellschaftlicher Spaltung bei. Zentral für den Unmut der UnterzeichnerInnen war die Fokussierung auf die IHRA-Definition zu Antisemitismus. Der Senat blende aus, dass diese äußerst umstritten sei und mit der Jerusalem Declaration on Antisemitism eine Alternative vorliege. Der offene Brief schließt wie folgt: Wir als KünstlerInnen verwehren uns gegen politische Eingriffe in die Funktion, Methoden und Freiheit der Kulturproduktion und fordern die Senatskulturverwaltung auf, die Antisemitismusklausel umgehend zurückzunehmen. Neben diesem offenen Brief kursierte bald auch ein anonym lancierter Aufruf zum Boykott gegen deutsche Kulturinstitutionen, die sich einer, so die Kritik, pro-israelischen Staatsdoktrin unterordnen würden. Der Strike Germany überschriebene Aufruf wendet sich ebenfalls gegen die angebliche Unterdrückung der Meinungsfreiheit in Deutschland angesichts des Krieges in Gaza und spricht von McCarthyistischen Maßnahmen. Die staatliche Erinnerungspolitik verfahre repressiv und würde dissidente Stimmen unterdrücken. Der Aufruf beanstandet ebenso die Übernahme der IHRA-Definition durch deutsche Institutionen und plädiert für die Orientierung an der JDA, die eine differenziertere Betrachtung des Antisemitismus leiste. Zahlreiche prominente KünstlerInnen unterzeichneten den Aufruf, darunter die französische Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaux. Einige Kunstschaffende sagten daraufhin ihre Auftritte in Deutschland ab oder zogen ihre Werke von Ausstellungen zurück. Der Berliner Kultursenator nahm die Klausel nicht ganz 3 Wochen nach der Einführung mit der Begründung zurück, sie sei in der aktuellen Form nicht rechtssicher, weshalb sie ab sofort keine Anwendung in Zuwendungsbescheiden mehr finden werde. Die Pressemitteilung vom 22. Januar 2024 weist aber zugleich darauf hin, der Senat halte am Ziel einer diskriminierungsfreien Kultur fest. An dieser Kontroverse um die Klausel zur Kulturförderung Anfang des Jahres 2024 lässt sich veranschaulichen, wie aufgeladen und politisiert die Debatte um Antisemitismus geführt wird. Die verschiedenen Definitionsversuche belegen, dass weder Einigkeit darüber besteht, was Antisemitismus genau ausmacht, noch darüber, in welchem Verhältnis er zur Kritik an Israel steht. Der Versuch Georgialos, eine Definition administrativ zu implementieren, offenbarte das große gesellschaftliche Spaltungspotenzial des Themas. Gerade in Anbetracht des Massakers und der Geiselnahme der islamischen klerikalfaschistischen Terrororganisation Hamas am 7. Oktober 2023 im Süden Israels und des darauffolgenden israelischen Militäreinsatzes in Gaza mit einer Vielzahl ziviler Opfer. Thank you. Insomnia. Die Debatte um die verschiedenen Antisemitismus-Definitionen überlagerte sich mit den Kontroversen um die Situation im Nahen Osten. Es wurde deutlich, die Weise, wie Antisemitismus definiert wird, geht einher mit politischen Haltungen. Die Diskussion darum vollzieht sich gerade nicht im vermeintlich neutralen Bereich der Wissenschaft. Ein kurzer Blick auf die Entstehung der beiden in Rede stehenden Definitionen unterstreicht diese Feststellung. Die IHRA besteht seit 1998 als Vereinigung aus mittlerweile 39 Ländern, einigen Beobachterstaaten und internationalen Organisationen. Im Jahr 2016 legte sie folgende Arbeitsdefinition vor: Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Jüdinnen und Juden, die sich als Hass gegenüber Jüdinnen und Juden ausdrücken kann. Der Antisemitismus richtet sich in Wort oder Tat gegen jüdische oder nichtjüdische Einzelpersonen und oder deren Eigentum sowie gegen jüdische Gemeindeinstitutionen oder religiöse Einrichtungen, so die IHRA. Neben der Gewalt gegen jüdische Personen oder Einrichtungen und Holocaustleugnung definiert sie folgende Umstände als antisemitisch. Zitat: Das Aberkennen des Rechts des jüdischen Volkes auf Selbstbestimmung, zum Beispiel durch die Behauptung, die Existenz des Staates Israel sei ein rassistisches Unterfangen. Die Anwendung doppelter Standards, indem man von Israel ein Verhalten fordert, das von keinem anderen demokratischen Staat erwartet oder gefordert wird. Und Vergleiche der aktuellen israelischen Politik mit der Politik der Nationalsozialisten. Und das kollektive Verantwortlichmachen von Jüdinnen und Juden für Handlungen des Staates Israel. Zitat Ende. Die IHRA-Definition wird von vielen WissenschaftlerInnen und Kulturschaffenden als unzureichend oder politisch repressiv kritisiert. Letzteres besonders scharf von BefürworterInnen der Kampagne Boykott, Divestment, Sanctions, also BDS. Sie tritt für einen kulturellen und akademischen Boykott gegen Israel und für politische und wirtschaftliche Sanktionen ein. Ihre AnhängerInnen bezeichnen das Land als kolonialistischen Apartheidsstaat und vergleichen es mit dem rassistischen System in Südafrika. Zur Polarisierung der Debatte um Antisemitismus hatte bereits im Jahr 2019 beigetragen, dass der Bundestag mit großer Mehrheit den Antrag der BDS-Bewegung entschlossen entgegentreten, Antisemitismus bekämpfen, beschlossen hatte. Das Parlament verurteilte darin im Einklang mit der IHRA-Definition die BDS-Kampagne als antisemitisch. Organisationen, die BDS unterstützen, sollten keine staatliche finanzielle Förderung mehr erhalten. Außerdem verfügten einige Kommunen, keine Räumlichkeiten mehr für BDS-unterstützende Gruppen zur Verfügung zu stellen. Die Kontroversen um die IHRA-Definition sind noch immer nicht abgeschlossen. Die Empfehlung der Kultusministerkonferenz vom Dezember 2023, sie auch an Hochschulen anzuwenden, führte zu kontroversen Debatten in Hochschulgremien. Ebenfalls für erhebliche Kritik sorgte die im November 2024 verabschiedete Antisemitismus-Resolution des Bundestags. Nie wieder ist jetzt. Jüdisches Leben in Deutschland schützen, bewahren und stärken. Diese erklärt eine Orientierung an IHRA-Kriterien für maßgeblich und legte zudem nahe, im Namen der Antisemitismusbekämpfung das Aufenthalts-, Asyl- und Staatsbürgerschaftsrecht zu verschärfen. chopping up the wood so I can take it home with me, so I can get the fire started for my tea. Grinding up the corn to make some flour for the bread, because it is the time to get something to eat. Taking out the laundry to the river flowing by, and always nice to meet some friends to do with me. Oh, I'm a cup of cola, I'm a cup of cola, I'm a cup of cola, I'm a cup of cola, I'm a cup of cola, I'm a cup of cola, I'm a cup of cola, then I see Bereits im Vorfeld der Bundestagsresolution vom November 24 hatten AkademikerInnen in der FAZ vom 23. Oktober 24 mit alternativen Formulierungsvorschlägen interveniert. Was Antisemitismus sein müsse, so schrieben sie, Gegenstand fortwährender wissenschaftlicher und gesellschaftlicher Reflexion bleiben, könne vom Staat nicht autoritativ festgelegt und dürfe nicht zur Erreichung politischer Ziele instrumentalisiert werden. Unterstützung erhielten sie in einem offenen Brief vom 6. November, der die, wie es hieß, repressive Ausrichtung der Resolution kritisierte, die den Schutz jüdischen Lebens gegen Schutz und Rechte anderer Minderheiten ausspielen würde. Auf diese Weise verbanden die Unterzeichneten den Streit um die Definition mit Fragen gesellschaftlicher Zugehörigkeit. Sie forderten, statt auf unsichere Definitionen auf konkrete Handlungen zu setzen und, wie sie weiterschrieben, ein breites Bewusstsein für die Notwendigkeit politischer Bildung und Strukturarbeit zu schaffen. Die Resolution des Deutschen Bundestages ist rechtlich nicht bindend. Auf ihrer Grundlage wurden jedoch seitdem einige, nicht nur öffentlich finanzierte Veranstaltungen unterbunden, die eine deutlich israelkritische Parteinahme oder antizionistische Agitation befürchten ließen. Die KritikerInnen der Resolution berufen sich zumeist auf die Jerusalem Declaration on Antisemitism, kurz JDA. Sie wurde ab Juni 2020 von einer Arbeitsgruppe internationaler AkademikerInnen formuliert und bisher von über 300 WissenschaftlerInnen unterzeichnet. Nach der Präambel definiert sie Antisemitismus folgendermaßen. Antisemitismus ist Diskriminierung, Vorurteil, Feindseligkeit oder Gewalt gegen Jüdinnen und Juden als Jüdinnen und Juden oder jüdische Einrichtungen als jüdische. Damit strebt sie eine Präzisierung der weichen IHRA-Formulierung an, Antisemitismus sei eine bestimmte Wahrnehmung von Juden und Jüdinnen, die sich in Hass ausdrücken könne. Es folgen allgemeine Richtlinien sowie eine Einschätzung des Zusammenhangs von Antisemitismus und Antizionismus beziehungsweise einer Kritik israelischer Regierungspolitik, die sich von der IHRA-Definition deutlich abgrenzt. Diese fasse den Zusammenhang zu eng und laufe Gefahr, für politische Zwecke instrumentalisiert zu werden. Letztlich schade sie deshalb dem Kampf gegen Antisemitismus. Neben Beispielen für eine eindeutig antisemitische sogenannte Israel-Kritik listet die besagte Jerusalem-Erklärung auch Positionen auf, die ihrer Ansicht nach nicht antisemitisch seien, so etwa Boykottaufrufe gegen Israel oder den Vergleich des jüdischen Staates mit dem südafrikanischen Apartheidsregime. Ferner hält sie die Forderungen nach einem binationalen Staat und einer Einstaatenlösung, deren Umsetzung das Ende des jüdischen Charakters Israels bedeuten würde, nicht für antisemitisch. Die JDA formuliert den Anspruch der Differenzierung. In ihr wird behauptet, sie, Zitat, profitiert von mehreren Jahren der Reflexion und kritischen Bewertung der IHRA-Definition. Im Ergebnis ist sie klarer, kohärenter und nuancierter. Zitat Ende. Diese Selbsteinschätzung kritisierten wiederum andere AntisemitismusforscherInnen vehement. Die Definition falle hinter den Stand der Antisemitismusforschung zurück, weil sie den israelbezogenen Antisemitismus bagatellisiere und weise daher eine politische Stoßrichtung auf. Ein Grundproblem der JDA ist zweifellos, dass sie in einem hoch umstrittenen Bereich der gesellschaftlichen Auseinandersetzung für sich eine distanziert abgewogene und wissenschaftliche Position reklamiert und ausschließlich der Gegenseite vorwirft, den Gegenstand zu politisieren. Diese Haltung ist schon deshalb unredlich, weil sie selbst die Debatte weiter politisiert. Zugleich klammert die JDA aus, dass die IHRA-Definition gerade keine wissenschaftliche Geltung für sich beansprucht, sondern einen diplomatischen Kompromiss zwischen unterschiedlichen Staaten und Institutionen darstellt. Es ließe sich zudem darüber diskutieren, ob es überhaupt eine entpolitisierte, vermeintlich objektive Antisemitismusforschung geben kann und soll. Zumindest eine kritische Antisemitismusforschung verfolgt den Anspruch, ihren Forschungsgegenstand abzuschaffen, indem sie dessen gesellschaftliche Ursachen in den Blick nimmt. Dies kann jedoch nicht bloß eine wissenschaftliche Aufgabe sein, sondern muss notwendigerweise eine gesellschaftspolitische sein. Querer tocarme, vas a querer comerme. trotz aller berechtigter inhaltlicher Kritik, dass die IHRA-Definition nicht in allen Punkten ausreichen mag, stellt sie doch eine politische und diplomatische Errungenschaft dar. Zahlreiche Staaten einigten sich erstmals in einem kontroversen Aushandlungsprozess auf eine Position hinsichtlich unterschiedlicher Formen des Judenhasses. Zugleich verweist die Debatte zwischen IHRA und JDA darauf, wie schwierig oder gar unmöglich eine genaue Definition des Antisemitismus samt seiner unterschiedlichen Formen ist. Die IHRA-Definition ist dabei handlungsorientiert und hat mittlerweile einen quasi amtlichen Status erlangt. Dies ist einer der Gründe für die vehemente Kritik an ihr. Eine exakte juristische Bestimmung des Antisemitismus existiert aber nicht, sodass es immer wieder zu Unklarheiten kommt, welche Parolen als antisemitisch justiziabel sind. Diese Problematik zeigte sich in den letzten Monaten anhand der unter anderem auf propalästinensischen Demonstrationen skandierten und mittlerweile verbotenen Parole »From the river to the sea, Palestine will be free«. Diese bezieht sich geografisch auf das Gebiet zwischen Jordanfluss und Mittelmeer, das historische Mandatsgebiet Palästina. Für radikal-islamistische und dschihadistische Gruppen und große Teile der Hamas ist die Befreiung dieses Gebiets gleichbedeutend mit der Vertreibung oder Ermordung der jüdischen Bevölkerung. Die Parole weist jedoch eine längere, vieldeutige Geschichte bei palästinensischen Gruppen auf. Die Forderung nach Freiheit und Gleichberechtigung in diesem Gebiet kann die Zwei-Staaten-Lösung und das Rückkehrrecht der Vertriebenen ebenso beinhalten wie andere föderale und binationale Lösungen. Die Schwierigkeit einer genauen Definition des Antisemitismus resultiert vor allem daraus, dass der Judenhass die Manifestation eines jahrtausendealten Ressentiments ist, das sich im Laufe der Geschichte immer wieder gewandelt hat. Sozialwissenschaftliche Definitionen oder eine exakte begriffsgeschichtliche Bestimmung müssen aufgrund dieser Komplexität notwendigerweise zu kurz greifen. Gerade die Wandlungsfähigkeit des Judenhasses lässt sich nur in einer historischen Tiefendimension fassen. Yeah. Yes.